Am leuchtenden Sommermorgen geh ich im Garten herum. Es flüstern und sprechen die Blumen, ich aber wandle still. Sprechen die Blumen und schauen mit Leid ich mich an. Sei uns verschwendet.